بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجمت من نام الله صلى الله عليه وسلم بمعنى شكاية من خفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geleitet wird, ist fürwahr irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten kann. Wir machen heute bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala mit dem 10. Unterricht über das Benehmen weiter, Tazkiyah. Und zuletzt hatten wir den 31. Punkt besprochen, die Zufluchtnahme bei Allah im Haben, beim Lernen und beim Studium. Und heute machen wir weiter bi'idhnillah mit dem 32. Punkt. Die große Oberüberschrift des 5. Kapitels ist die Ethik des Schülers in seinem wissenschaftlichen Leben. Und bei diesem 32. Punkt geht es um die wissenschaftliche Zuverlässigkeit, auf Arabisch Amana. Vielleicht habt ihr diesen Begriff Amana öfter gehört. Wenn man jemandem sagt, jemand jemandem etwas anvertraut, dann sagt man, das ist eine Amana bei dir. Und das hat in unserer Religion einen hohen Stellenwert. Erst recht natürlich, wenn es darum geht, dass man dir Wissen anvertraut hat. Denn genauso wie eine materielle Amana ist das Wissen mindestens genauso aufzubewahren und auszuhändigen, wenn es benötigt wird. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, es obliegt dem Studenten, durch wissenschaftliche Zuverlässigkeit hervorzustechen. Und zwar beim Studium, beim Tragen von Wissen, also beim Studium, beim Erlernen von Wissen, beim Tragen von Wissen, dem Bewahren von Wissen also, bei der Umsetzung, bei der Verkündung und bei der Weitergabe. Denn der Erfolg der Ummah liegt in der Rechtschaffenheit ihrer Taten. Und die Rechtschaffenheit ihrer Taten liegt in der Richtigkeit ihrer Wissenschaften. Und die Richtigkeit ihrer Wissenschaften liegt darin, dass ihre Wissenschaftler zuverlässig sind in dem, was sie überliefern oder beschreiben. Und die Wissenschaftler natürlich, damit sind die Gelehrten der Religion gemeint. Und wenn wir von Gelehrten der Religion meinen, dann heißt das nicht nur, dass jemand immer gleich alles weiß in der Religion, sondern jeder, der eine Information hat, ist über sie belehrt und ist gelehrt hinsichtlich dieser Informationen. Da gilt es für ihn, diese zuverlässig aufzubewahren und auch zuverlässig weiterzugeben. Denn wer auf unzuverlässige Weise über eine Wissensdisziplin spricht, der hat dieser Disziplin Schaden zugefügt, als ob er sie verletzt hätte, und hat einen Stolperstein auf den Weg der Umma zum Erfolg gelegt. Denn er hat ja gesagt, der Erfolg der Umma ist abhängig von der letztendlich von der Zuverlässigkeit derjenigen, die das Wissen erlernen und weitergeben. Und eines der größten Schaden, die man seiner Religion, aber auch anderen Wissenschaften zufügen kann, ist es, dass man ohne Wissen redet oder eben nicht zuverlässig ist, sondern unzuverlässig und ungenau über seine Religion redet. Und der Gelehrte wird noch auf ein paar dieser bekannten Aussagen hinweisen, inshallah ta'ala. Den Gruppen, die zur Wissenschaft gehören, egal welche Wissenschaft es ist, Al-Fiqh, Al-Hadith, Al-Sira, diesen Gruppen fehlt es nicht an Personen, die nicht nach Wissen streben. Davon gibt es genug. Den Gruppen fehlt es nicht an Personen, die nicht nach Wissen streben, um sich mit der höchsten Tugend auszuzeichnen oder um den Menschen mit dem zu nützen, was sie an Weisheit erkannt haben. Also gehöre bitte nicht zu dieser Gruppe von Menschen. In den Herzen solcher Leute hat die Zuverlässigkeit keinen festen Platz. Sie haben kein Problem damit, etwas zu überliefern, was sie nicht gehört haben, oder zu beschreiben, was sie nicht zur Kenntnis genommen haben. Also Leute, die über ihre Religion reden, ohne fundiertes Wissen über das zu haben, worüber sie sich unterhalten, sie haben kein Problem darüber zu sagen, zu überliefern, was sie nicht gehört haben. Gott bewahre, etwas der Religion zuzuschreiben, was gar nicht zur Religion gehört. Oder etwas zu beschreiben, was sie nicht zur Kenntnis genommen haben, indem sie zum Beispiel über Dinge reden und ihre Meinung äußern, wobei eigentlich ihre Meinung gar nicht gefragt ist. Und dann, man will von ihnen, genauso wie man auch einen Gelehrten fragt, weil man davon überzeugt ist, dass er es weiß, kann es sein, dass eines Tages man dich fragt, weil die Leute in dich eine religiöse Person sehen, weil sie in dich eine Person sehen, die sich viel mit dem Wissen beschäftigt, dann gehen die Menschen davon aus, dass du auch die Fragen beantworten kannst. Aber genauso wie ein Christ nicht alles über das Christentum weiß, weiß auch ein Muslim nicht alles über den Islam. Und deswegen ist man zur Vorsicht angehalten und nur sich über das zu äußern in seiner Religion, wovon man auch wirklich etwas weiß. Wenn man nämlich redet, ohne etwas wirklich zu wissen, dann wird man unglaubwürdig, wie der Gelehrte darauf hinweisen wird, noch inshallah tabaraka wa ta'ala. Und lieber bist du dafür bekannt, dass du öfter sagst, ich weiß nicht, und nur redest, wenn du es mal wirklich weißt, dann verlässt man sich auch wirklich auf das, was du sagst, als wenn du jemand bist, der sich über alles auslässt, egal um was es der Religion geht. Der Autor sagt, dies veranlasste große Gelehrte, also die Tatsache, dass manche Leute also reden ohne Wissen und sich über Sachen unterhalten, von der sie keine Kenntnis haben, dies veranlasste große Gelehrte, solche Leute zu kritisieren und zu unterscheiden zwischen denen, die in ihren Worten übertreiben und denen, die ihre Worte entsprechend ihrem Wissen formulieren. Das ist auch, merkt man sehr deutlich an den Autoren. Nicht jeder Autor, der ein Buch über den Islam schreibt, versteht sein Fach. Und ihr dürft nicht denken, dass nur Bücher gedruckt werden von Leuten, die sich auch in der Thematik auskennen. Oder dass im Fernsehen nur Leute auftauchen, die sich über das Thema, für das sie eingeladen worden sind, auskennen. Und so weiter und so fort. Das ist eine offene Welt. Da kann heutzutage kann jeder schreiben, gerade über die modernen Plattformen kann jeder sich über irgendetwas auslassen. Das heißt noch lange nicht, dass er sich darin auskennt. Der Gelehrte sagte, also deswegen haben manche Gelehrte es sich immer schon zur Aufgabe gemacht, über andere Menschen zu urteilen. Im Sinne von, nicht um sie jetzt schlecht zu machen, sondern um die anderen Menschen vor sie zu schützen. Um den anderen Menschen zu sagen. Weil wenn du dich zum Beispiel auskennst in einer Disziplin, angenommen du bist ein Mediziner, das sind die Ärzte der Körper, und du hörst jemanden etwas über die Medizin sagen, der kein Mediziner ist, und du weißt, was er sagt, ist einfach aus den Haaren herbeigezogen. Du fühlst dich in diesem Moment angegriffen, weil jemand sich über dein Thema, in dem du dich auskennst, auslässt und anderen Menschen dadurch schadet. Du weißt, dass er anderen Menschen schadet, weil was er sagt absolut falsch ist. Wenn das für weltliche Wissenschaften gilt, dann sollte das natürlich für religiöse Wissenschaften erst recht gehen, weil letztendlich, egal was wir lernen, das Ergebnis davon ist, was will eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala von uns und was will er, dass wir unterlassen? Ob das jetzt Fiqh ist, Hadith ist, die arabische Sprache ist, die wir wegen aus religiösen Gründen lernen, das ist das Endergebnis des Ganzen. Dadurch, dass es Gelehrte gegeben hat, die andere Menschen kritisiert haben, konstruktiv kritisiert haben, dadurch erhielten die Studenten einen tiefen Einblick in den Wert dessen, was sie lesen. Und dessen Stellenwert blieb ihnen nicht verborgen, sodass sie sich für dessen Wahrhaftigkeit oder Falschheit entscheiden können, beziehungsweise ob das eine Urteil das andere übertrifft oder beide gleich möglich sind. Die Frage ist, woher wisst ihr denn, dass ein Autor, sag ich mal, wie, wenn wir beim Tafsir, woher wisst ihr denn, dass der Tafsir von Imam Abul Fida ibn Kathir, rahimahullah, so einen hohen Stellenwert unter den Muslimen hat? Weil die Gelehrten dieses Buch häufig zitieren, weil sie es häufig erwähnen, weil sie es unterrichten und so weiter und so fort. Das heißt, weil sie über den Autor und dieses Werk viel Gutes gesagt haben, dadurch weißt du, dass dieses Buch einen hohen Stellenwert unter den muslimischen Gelehrten hat. Ja, das ist, was damit gemeint ist. Das muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der ein Buch schreibt und dir sagt, lies das und lies das nicht, sondern einfach die Tatsache, dass alle Gelehrte aus Sahih Bukhari zitieren, ohne ihn zu hinterfragen, ob der Hadith authentisch ist oder nicht, weißt du, das heißt, die gelten für sie als authentisch. Die Tatsache, dass die Gelehrten bei einer Erläuterung zu Sahih Bukhari zurückgreifen auf das Werk Fathul Bari von Ibn Hajar, weist darauf hin, dass es einfach eines der wichtigsten Erläuterungen ist, auch wenn es andere Gelehrte gibt, die auch andere Erläuterungen geschrieben haben und so weiter und so fort. 33. Nach der wissenschaftlichen Zuverlässigkeit, da gibt es natürlich noch viel zu sagen, auch dass man das Wissen bewahrt und dass man das Wissen aufschreibt und dass man, wie gesagt, der Gelehrte gibt uns hier einen Ausschnitt aus dieser Welt, in der wir uns bewegen, auf das wir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala zu besseren Studenten werden. 33 ist die Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit der Rede. Die Wahrhaftigkeit der Rede. Er definiert die Wahrhaftigkeit der Rede als ein Zeichen von Würde, Vornehmheit der Seele, Reinheit der Gesinnung, Erhabenheit der Entschlossenheit, Scharfsinnigkeit des Verstandes, ein Bote der Zuneigung zu den anderen, Glück der Gemeinschaft und Aufrechterhaltung der Religion. Das sind alles Umschreibungen für die Wichtigkeit der Wahrhaftigkeit. Nehmen wir als Beispiel von diesen Aussagen Wahrhaftigkeit der Rede, Vornehmheit der Seele. Denn wenn jemand nicht wahrhaftig ist, sondern das Gegenteil davon, ein Lügner ist, dann ist das sicherlich keine Vornehmheit der Seele, sondern eher eine Verhaltensstörung der Seele. Und das Gleiche gilt für die Scharfsinnigkeit des Verstandes. Denn derjenige Mensch, der immer die Wahrheit sagt und über Allah und seinen Gesandten nur das Richtige übermittelt, dieser Mensch gilt als jemand, der vernünftig ist. Das, was er hier mit Scharfsinnigkeit des Verstandes übersetzt hat oder wiedergegeben hat. Deswegen ist die Wahrhaftigkeit eine individuelle Pflicht. Fard ein, also es ist also individuelle Pflicht im Gegensatz zu einer kollektiven Pflicht, ja, weil es gibt manche Sachen, die sind für jeden einzelnen Menschen Pflicht. Das ist so das, was wir als normale Pflicht bezeichnen, wenn ich auch sage, Gebet ist Pflicht und so weiter, dann muss das von jedem Einzelnen gemacht. Aber es gibt auch Pflichten, die muss nicht jeder Einzelne machen. Ja. Das reicht in der Gemeinschaft, wenn es einer übernimmt. Zum Beispiel muss es nicht in jeder Stadt, muss nicht jeder ein Bürgermeister sein. Es reicht, wenn einer Bürgermeister ist. Okay. Und Imam der Moschee, es reicht, wenn einer das Gebet anführt. Dann müssen nicht zwei machen. Und so weiter und so fort. Deswegen ist die Wahrhaftigkeit ist eine individuelle Pflicht. Fardu ein. Und welch ein Misserfolg ist dem beschieden, der sie vernachlässigt. Und wer dies tut, fügt seiner Seele und seinem Wissen Schaden zu. Al-Imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, der Fiqh-Gelehrte aus Syrien, Großalt-Syrien, er sagte, rahimahullah, lerne die Wahrhaftigkeit, bevor du das Wissen lernst. Lerne die Wahrhaftigkeit, bevor du das Wissen lernst. Das ist eine weise Aussage, denn die Wahrhaftigkeit trainiert man sich an, dass man das sagt, was wahr ist. Und die Wahrhaftigkeit gehört übrigens nicht nur, dass man was Wahres sagt, sondern auch, dass man was Wahres tut. Und letztendlich, dass das, was man sagt, übereinstimmt mit dem, was man tut und übereinstimmt mit dem, von dem man überzeugt ist. Wenn all diese drei Aspekte im Menschen im Einklang sind, dann ist man ein wahrhaftiger Mensch. Ansonsten, wie würden wir einen Menschen bezeichnen, der was anderes tut und sagt, als was er glaubt? Ja, das geht ja eher in Richtung Nifaq, richtig? Und deswegen müssen diese drei Aspekte, oder kann man auch als zwei Aspekte sehen, miteinander übereinstimmen. Und wenn man nicht gelernt hat, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein, vielleicht ist das der geläufigere Begriff, ja. Wenn man nicht gelernt hat, ehrlich zu sein, dann wird einem das Wissen vielleicht sogar schaden, Gott bewahre. Ein vielleicht klassisches Beispiel ist, jemand, der die Religion lernt. Allerdings lernt er die Informationen aus den Aussagen der Gelehrten, ihren Büchern und so weiter, nicht weil er wissen will, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will, sondern sein primäres Ziel ist es, vielleicht seinen Standpunkt zu bestätigen. Das, was er macht, schon sein ganzes Leben lang, er möchte das auch weiterhin so praktizieren. Und dafür sucht er sich jetzt Belege, Aussagen von den Ulama, die das, was er tut, bestätigen. Sodass er sagen kann, ach, Alhamdulillah, ich habe hier jemanden gefunden, der genau das so sieht, auch wie ich das mache. Okay? Er sucht eine Rechtfertigung für seinen Ist-Zustand und nicht eine er sucht nicht die Wahrheit, sodass er bereit ist, sich dafür zu verändern. Und so weiter und so fort. Deswegen ist die Wahrhaftigkeit zu lernen, bevor man, mit anderen Worten, so wissen, warum lernst du überhaupt? Sei ehrlich zu dir selbst. Du liest die Hadithe, du liest die Bücher, du nimmst an einem Unterricht über Tazkiya teil. Was ist denn das Ziel des Ganzen? Das Ziel muss sein, inshallah, dass du bereit bist, dich zu ändern. Dass du bereit bist, diese Vorschläge, die man dir sagt, zu Herzen zu nehmen und in die Tat umzusetzen. Al-Waqi' rahimahullah sagte, in diesem Gewerbe steigt nur ein Wahrhaftiger auf. Zitat Ende. So lerne, möge Allah sich deiner erbarmen, Wahrhaftigkeit, bevor du Wissen aneignest. Wahrhaftigkeit ist eine Redeweise. Und das ist übrigens auch, hier sehen wir auch, warum das Thema der Tazkiya und das Thema des Ikhlas und die ganzen Sachen, die das Herz betreffen, wichtiger sind als diese einzelnen Informationen, die man sich im Laufe des Islamstudiums aneignet. Ja, ich kann mit euch ein Thema durchkauen und lernen und Informationen verbreiten. Und dann sind wir am Ende, was diese Information angeht, gelehrt. Aber es bringt doch nichts, wenn uns das nicht bewegt und wenn uns das nicht verändert und wenn uns das nicht anspornt. Ja? Also wenn wir nicht profitieren von den Informationen, die wir erhalten, was haben wir denn dann davon? Ja, dann hätten wir uns Zeit auch sparen können. So lerne, möge Allah sich deiner erbarmen, Wahrhaftigkeit, bevor du dir Wissen aneignest. Wahrhaftigkeit ist eine Redeweise, die mit der Realität und der Überzeugung übereinstimmt. Das ist eine Redeweise, die mit der Realität, das was du tust, und der Überzeugung, die du in deinem Herzen hast, übereinstimmt. Denn die Wahrhaftigkeit stammt von einem Ursprung, im Gegensatz zur Lüge, von der es unterschiedliche Sorten, Schattierungen, Methoden und Wege gibt, die unter drei zusammengefasst werden können. Also Wahrhaftigkeit hat eine Quelle. Lügen und die ganzen Sachen, da gibt es verschiedene Quellen dafür. Und er fasst sie in drei Arten zusammen. Die Lüge des Schmeichlers, die Lüge des Heuchlers und die Lüge des Unvernünftigen. Erstens die Lüge des Schmeichlers. Sie steht im Widerspruch zur Realität und zur Überzeugung. Wie etwa jemand, der einem schmeichelt, von dem er weiß, dass er ein Frevler oder Mubtadi' ist und ihn als aufrichtig beschreibt. Okay? Also das, was er tut, da widerspricht der Realität und auch seiner eigenen Überzeugung. Zweitens, die Lüge des Heuchlers. Sie steht im Widerspruch zur Überzeugung, stimmt aber mit der Realität überein. Wie etwa ein Heuchler, der die Worte der Leute der Sunna und der Rechtleitung spricht. Also es gibt viele Leute, die Wahres sagen und der Sunna, was sie sagen, stimmt überein mit der Religion und so weiter. Nur stimmt das mit seiner Überzeugung überein? Und in diesem Fall natürlich nicht. Drittens, die Lüge des Unvernünftigen. Sie steht im Widerspruch zur Realität, stimmt aber mit der eigenen Überzeugung überein. Wie bei jemandem, der von der Rechtschaffenheit eines Sufis oder Ketzers überzeugt ist und ihn einen Heiligen nennt. Das steht also im Widerspruch zur Realität. Das ist nicht so, was er sagt, stimmt nicht. Aber er ist selbst davon überzeugt. dass es stimmt. Und das ist Unvernunft. Der Gelehrte sagt, halte dich an die Ernsthaftigkeit, an die Wahrhaftigkeit. Du sollst weder auf die Wurzel, das sind jetzt Ausdrücke für jemand, der sich verstellt. Ja, das ist jetzt die Ausdrucksform, das ist relativ egal, aber es sind Ausdruck für Leute, die sich verstellen, die nicht so sind, wie sie wirklich sind. Entweder von der Überzeugung her oder von was auch immer. Du sollst weder auf die Wurzel der Zunge drücken, noch deine Lippen zusammenziehen oder deinen Mund zum Sprechen öffnen, außer um deine aufrichtigen inneren Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wie Liebe und Hass, oder deine äußeren Empfindungen, die durch die fünf Sinne wahrnehmbar sind, hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Denn ein Wahrhaftiger sagt nicht, ich liebe dich, obwohl er dich hasst. Er sagt nicht, ich habe gehört, obwohl er nicht gehört hat. Und so weiter. Hüte dich davor, dass dich Vermutungen umschwirren, sodass die Entschlossenheit zum Sprechen von Wahrhaftigem bei dir ausbleibt und du ins Verzeichnis der Lügner eingetragen wirst. Gott bewahre. Denn wenn man einmal ins Verzeichnis der Lügner aufgenommen wird und eingetragen wird, es ist sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und zur Gnade Allahs Azza wa Jal gehört es, dass man nicht bei der ersten Lüge gleich als Lügner abgestempelt wird bei Allah. Also bei den Menschen, die sind nicht so barmherzig. Sondern der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, dass man, wenn man einmal lügt und immer wieder lügt, und wenn man davon also nicht ablässt, dann wird man irgendwann mal bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner abgestempelt, und umgekehrt ist gleich. Wenn du einmal die Wahrheit sagst und dir danach und dir immer wieder die Mühe gibst, die Wahrheit zu sagen, giltst du irgendwann als jemand, der sadiq ist, jemand, der wahrhaftig ist. Und das muss trainiert sein. Wir müssen das uns trainieren. Und deswegen, wer sich daran gewöhnt, immer die Wahrheit zu sagen, der gewöhnt sich auch daran, nicht zu sündigen. Und der gewöhnt sich daran, alles zu tun, wonach er gefragt wird oder wonach er gefragt werden könnte, dann hat er auch darauf eine entsprechende gute Antwort. Also das heißt, er sagt nur etwas, was ihm nachher nicht schadet. Er geht nur zu Orten, die er nachher rechtfertigen kann. Und so weiter und so fort. Das heißt, er hält sich nicht an Orten auf, die verboten sind, damit er nachher nicht gefragt wird, wo bist du gewesen und lügen muss. Und er redet auch nicht über andere Menschen schlecht, in ihrer Abwesenheit zum Beispiel, damit niemand nach ihm fragen kann, was hast du über mich gesagt, was hast du über den Sohn so gesagt, stimmt es, dass du das und das gesagt hast? Damit er gar nicht danach gefragt wird. Das ist der wahrhaftige Mensch. Der hat dann, Alhamdulillah, mit all diesem kein Problem. Der sichere Weg zur Wahrhaftigkeit ist, wenn dich deine Seele zu unwahrer Rede animiert, dass du sie bezwingst, indem du sie an den hohen Rang der Wahrhaftigkeit und die Verwerflichkeit und Niedrigkeit der Lüge erinnerst und daran, dass der Lügner bald entlarvt werden wird. Also, wenn jemand fragt, wie kann ich mich dazu bringen, immer die Wahrheit zu sagen? Die Antwort lautet, indem du dir bewusst machst und vor Augen hältst, welche hohe Stufe man durch die Wahrhaftigkeit bei Allah erlangt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran al-Karim an mehreren Stellen erwähnt. Und wenn du liest, was Allah über die wahrhaftigen Menschen gesagt hat, und du die Hoffnung hast, zu ihnen zu gehören, das wird ein Grund sein für dich, bi'idhnillahi azza wa jal, auch ihnen nachzuahmen. Und umgekehrt, dass du die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala liest, in der er die Lügner beschreibt, wie zum Beispiel die Lügner, die über Allah subhanahu wa ta'ala gelogen haben, oder über die Propheten gelogen haben, oder über Allah ohne Wissen gesprochen haben, und so weiter, dann wirst du davor gewarnt, diesen Sachen nachzumachen. Suche Hilfe bei Allah und sei nicht kraftlos. Und verlege dich nicht auf Ausreden, die nicht zur Scharia gehören. O du Schüler, hüte dich davor, von der Wahrhaftigkeit zu den Ausreden und dann zu den Lügen abzuweichen. Das schlechteste Ziel dieser Abweichung, nämlich das Lügen beim Lernen, ist jene Krankheit, die mit dem Wetteifern, mit den Kameraden und dem Erlangen von breitem Ruhm zusammenhängt. Das heißt also, wir wissen, dass der Mensch, der wahrhaftig ist, auch die Wahrhaftigkeit verlieren kann. Es ist nicht so, dass du einmal zu den Gottesfürchtigen gehörst und dann wirst du immer auf dieser Stufe bleiben, sondern das musst du dir immer wieder verdienen oder erkämpfen oder erwirtschaften. Und wenn du jetzt wahrhaftig bist und die Wahrheit sagst und ehrlich bist zu dir und zu den Menschen, dann ist es ja nicht so, dass du von heute auf morgen zu einem Lügner wirst, wie der Prophet gesagt hat, sondern du wirst nach und nach diesen Weg verlassen. Und der erste, und wie er gesagt hat, zwischen der Wahrhaftigkeit und der Lüge liegen dann die sogenannten Ausreden. Und die Ausreden sind dann die Zwischenstufe oder der Schritt, über den dich der Shaitan dann zum Lügen bringt. Letztendlich möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und Ausreden findet man immer. Also wenn man danach sucht, das ist gar kein Problem. Und die einfachsten Ausreden sucht man sich, indem man Ausnahmen in der Religion sucht. Ja. Also Ausnahmen, die allerdings unbegründet sind. Es gibt für jede Regel fast, kann man sagen, eine Ausnahme. Und auch in Bezug auf die Wahrhaftigkeit. Und wenn man dann nach Ausreden sucht, kann man sehr schnell seine Lügen begründen. Und man merkt gar nicht, wie man nach und nach immer lügt und von der Wahrhaftigkeit abgeht. Und das Gefährlichste ist, man ist auch davon überzeugt. Und das ist ja auch das Spiel des Shaitan. Er sagt ja dir niemals, fang an zu lügen, weil du widersträubst dich dagegen. Okay? Du bist ja auch davon überzeugt, dass man wahrhaftig sein muss. Aber durch diese Ausreden und durch diese Scheinargumente bringt er dich dazu, das, was du tust, nach und nach davon überzeugt zu sein. Nach und nach änderst du deine Meinung. Ja? Nach und nach änderst du deine Meinung. Irgendwann mal bist du der Meinung, dass das, was du vorher als unmöglich angesehen hast, plötzlich denkst du, das ist Teil der Religion und so muss es sogar sein. Und wer einen Ruf anstrebt, der seinen Rang übertrifft, so soll wissen, dass es Männer gibt, die ihn mit scharfen Blicken und kritischen Stiften beobachten und den Ruf im Vergleich zur Wirkung beurteilen, und deine Blamage wird in dreierlei Sinn vollendet. Also noch einmal, bevor die drei Aspekte anschauen. Es gibt, sollst wissen, wenn dich das nicht abhält, was wir gesagt haben, davor zu lügen und unwahrhaftig zu sein, dann sollst du wissen, sogar der Ruhm, den du anstrebst in diesem Leben, also wenn jemand seine Religion lernt auf ABC, ja, wenn jemand seine Religion lernt, und er möchte Allahs Zufriedenheit erlangen. Mashallah, das ist was erwünscht ist. Und er ist wahrhaftig und so weiter. Es gibt aber Menschen, die sind nicht so. Und sie haben andere Ziele als die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Da sollst du wissen, dass sogar dieses Ziel, wenn du es hast, wenn du das Ziel hast, dass andere Menschen mit dir zufrieden sind, wenn du das Ziel hast, dass andere Menschen mit dem Finger auf dir zeigen und zu sagen, Masha'Allah. Sogar dieses Ziel wirst du in diesem Leben, wenn du es erreichst, nur kurzweilig erreichen können. Weil Allah subhanahu wa ta'ala seine Religion beschützt. Und wenn du anfängst, nehmen wir irgendeine Disziplin, wenn du anfängst, eine Disziplin zu lernen und andere Menschen darin zu unterrichten, zum Beispiel im Fiqh, und du machst das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala und du bist nicht wahrhaftig darin, vielleicht legst du den einen oder anderen ungelehrten, ungebildeten Muslim rein. Aber es gibt Scharfsinnige und es gibt Gelehrte mit scharfen Blicken und kritischen Stiften, die das irgendwann mal merken und dich irgendwann mal entlarven. Und dann hast du weder dein Ziel bei Allah gewonnen, noch dein Ziel bei den Menschen hier gewonnen. Okay? Und deswegen sagt er, und deine Blamage wird in dreierlei, natürlich ist das kein Argument, also deswegen bringt das Ganze nichts, außer dass man wahrhaftig ist für Allah. Es gibt keinen anderen Weg. Deine Blamage wird in dreierlei Sinn vollendet. Erstens, Herzen verlieren das Vertrauen in dich. Herzen verlieren das Vertrauen in dich. Und wenn das Vertrauen einmal zerstört ist, das ist sehr, sehr schwierig, wieder das Vertrauen aufzubauen. Das merkt man übrigens auch nicht nur in der Religion, sondern ein anderes Beispiel, zum Beispiel in der Wirtschaft. In der Wirtschaft. Oder auch in der Politik. Wenn das Vertrauen in bestimmte Personen zerstört worden ist, dann tritt diese Person zurück. Und da kommen andere Personen in den Vordergrund. Warum? Einfach nur, um das Vertrauen der Menschen aufrecht zu erhalten, weil das sehr wichtig ist. Darauf ist das Ganze aufgebaut. Zweitens, dein Wissen verschwindet und die Sympathie zu dir lässt nach. Klar, jemand, der nach Wissen für Allah strebt, sein Wissen kann nicht so muss gesegneter sein als das Wissen, das er für jemand anderes erwirbt. Und die Sympathie zu dir lässt nach, natürlich, weil die Allah subhanahu wa ta'ala hat seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt, dass die Menschen, wenn sie von Allah azza wa jalla geliebt werden, dann ruft Allah Jibril und sagt, ich mag die Person so und so. Ja? Und dann ruft Jibril unter den Himmelsbewohnern aus, Allah liebt die Person so und so, deswegen liebt ihr sie auch. Das ist Befehl. Warum? Wie geht das als Befehl? Ja, weil das Herz des Gläubigen mag automatisch das, was Allah liebt. Wir sind schon darauf programmiert. Wenn wir hören, Allah liebt das, mögen wir es auch. Und wir hören, Allah verabscheut das, das ist Haram, verabscheuen wir es ebenfalls. Das ist das Herz des Gläubigen, Menschen. Und wenn dann die Himmelsbewohner und Jibril und allen voran Allah einen Menschen mag, dann legt Allah subhanahu wa ta'ala Akzeptanz in die Herzen der Gläubigen gegenüber diesem Menschen, den Allah also sehr liebt. Ja? Und es kann ja nicht sein, wenn er keine Ikhlas hat. Unmöglich. Unmöglich. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum wir gegenüber manchen Menschen, auch unter den Menschen, die uns unterrichten, Zuneigung empfinden, dass wir jemanden besonders gerne mögen, und andere Menschen, da ist zwischen uns und ihnen irgendwie eine Wand. Ja? Das muss nicht jetzt nur der Ikhlas sein. Ich sage nur, es kann der Ikhlas sein. Nicht, dass wir das so, und die Menschen sind unterschiedlich. Manche sind einem sympathischer als andere, wie der Prophet auch darauf hingewiesen hat. Ja? Aber dass die Sympathie nachlässt, wenn du keine Ikhlas hast, davon kannst du aufgrund des Hadith, den wir erwähnt haben, ausgehen. Drittens, dir wird nicht geglaubt, auch wenn du die Wahrheit sagst. Dass der sagt, ich habe es dir doch gesagt, warum hörst du mir nicht zu? Er glaubt dir gar nicht. Kurzum, wer nach prunkenden Worten strebt, ist ein Bruder des Zauberers. Und der Zauberer hat keinen Erfolg, wo immer auch er hingeht. Der Zauberer, das ist gemeint, ist hier jemand, der schöne Worte sagt, um die Leute zu beeindrucken. Aber er selbst ist ein, in seinem Herzen hat er, also Gott bewahre, keinen Iman. 34. Der Schild des Wissenssuchenden. Es heißt tatsächlich der Schild. Es gibt das Schild und der Schild. Ja. Also das Schild ist das Verkehrsschild und der Schild ist das Schild, mit dem man sich schützt im Krieg. Okay. Der Schild des Wissenssuchenden. Und es geht hier um diese Symbolik eines Bewaffneten. Der Schild des Schülers ist, ich weiß es nicht. Der Schild des Schülers ist, ich weiß es nicht. Die Zurückweisung dessen und seine Worte, es wird gesagt, ruinieren seinen Schutz. Die Zurückweisung dieser Aussage, ich weiß es nicht, auf Arabisch, la a'lam, la adri, la a'rif. Diese Aussage, wer diese Worte nicht trainiert zu sagen, koste es, was es wolle, möge der vor dir denken über dich, was er will, ist völlig egal. Wer sich nicht trainiert, diese Worte zu sagen, Und stattdessen sagt, es wird gesagt, manche sagen, ich habe gehört, es wird gesagt, der wird unglaubwürdig. Weil uns interessiert nicht das, was du gehört hast, irgendwo, was sein könnte, sondern du wirst, wenn du in der Religion gefragt wirst, sollst du etwas sagen, was Hand und Fuß hat. Und das gilt übrigens nicht nur für die religiösen Wissenschaften, sondern auch für weltliche Wissenschaften. Wenn manche Leute immer schwätzen und denken, sie kennen sich über alle Themen aus, wenn sie darüber reden, dann werden sie auch unglaubwürdig in den verschiedenen Themen. In diesem Sinne, wenn die Hälfte des Wissens ich weiß nicht ist, so ist die Hälfte der Unwissenheit, es wird gesagt, ich glaube, ich denke, ich vermute und so weiter und so fort. Das, besonders seist du gewarnt davor, wenn du, und das ist ja auch meistens der Fall, wenn du religiös bist und Leute auf dich mit dem Finger zeigen und du in einer Gesellschaft bist, wo die meisten um dich herum nicht so religiös sind. Okay? Weil dann ist natürlich die Versuchung groß, auf alle Fragen zu beantworten. Und vielleicht denkt man sich, wenn ich diese Fragen nicht beantworte, ist das vielleicht eine Fitna für den Fragenden. Und ich kann die Frage dann nicht, gerade wenn es zum Beispiel kein Muslim ist. Ne? Ich stelle zum Beispiel, jemand geht in die Schule und er ist Muslim und er wird von seinen nicht-muslimischen Mitschülern oder Kommilitonen über den Islam gefragt. Ja, wie ist denn Islam in dieser Sache? Und die fragen natürlich einem dann gleich die Themen, für die man, für die sich ganze Gremien treffen, um die Fragen zu beantworten zu können. Und fragen sie, wie ist denn Islam? Und dann ist man irgendwie in einer Lage, wo man unbedingt antworten möchte und vielleicht dann etwas sagt, was natürlich nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Man könnte auch sagen, ich informiere mich darüber und erzähle es dir später. Aber man denkt, man muss immer dann antworten. Ne? Und das ist gefährlich. 35. Auf dein Kapital, nämlich deine Lebenszeit, achten. Die Zeit ist Zeit zum Lernen. So sei ein Verbündeter des Handelns. So sei, du, ein Imperativ. So sei ein Verbündeter des Handelns, nicht ein Verbündeter der Untätigkeit und des Übermutes. Und bleibe der Tätigkeit verhaftet, nicht der Faulheit und der nächtlichen Unterhaltung. Denn der sorgfältige Umgang mit der Zeit, mit Ernsthaftigkeit und Fleiß, indem man sich an das Studium hält, die Gelehrten begleitet, sich mit dem Wissen beschäftigt, sowohl indem man lernt als auch lehrt, die Lektüre, das Nachdenken, das Auswendiglernen und die Recherche, besonders in der Jugendzeit, in den besten Jahren und in der Quelle der Vitalität, so nutze diese wertvolle Gelegenheit, damit du hohe Grade an Wissen erlangst. Denn die Jugendzeit ist die Zeit der Sammlung des Herzens und der Versammlung der Gedanken. Weil es wenig Angelegenheiten gibt, die einen beschäftigen und von den Verpflichtungen des Lebens und von der Leitung abhalten, sowie wegen der geringen Verantwortung gegenüber der Familie. Ein Ausschnitt, ich meine, der Sinn der Sache ist ja klar, aber ein Ausschnitt daraus ist eben, mach dir bewusst, mit welchen Leuten du deine Zeit verbringst und welche Leute davon motivieren dich auf deinem Weg zu Allah und welche Leute demotivieren dich. Welche deiner Freunde, wenn du dich mit ihnen in deiner Freizeit triffst, motivieren dich, etwas zu machen, was dich in deiner Region voranbringt, und welche treffen sich mit dir zur Unterhaltung, zum Zeitvertreib und um Spaß zu haben und ähnliches. Wenn du sagst, ja, ich möchte auch mal Spaß haben, mich erholen, ist kein Problem, nur es ist deine Zeit, die du vergeudest. Während es wahrscheinlich die meisten Kinder und Jugendliche und so weiter und so fort ihre Freizeit verbringen, vielleicht Spielkonsolen zu verwenden und solche Sachen zu machen, gibt es tatsächlich im gleichen Alter in anderen Ländern Leute, die wetteifern miteinander um das Wissen. Die wetteifern miteinander um das Wissen. Die haben diese Geräte gar nicht. Die haben Bücher, die haben Hefte, die haben Gedichte, und sie wetteifern damit und tragen sich Gedichte vor. Was hast du heute gelernt? Ich habe das gelernt. Was hast du für ein Buch heute gelesen? Ich habe dieses Buch heute gelesen. Fass mir mal zusammen. Was steht da drin? Kannst du mir das Buch so besorgen? Ich habe das noch nicht gefunden. Ich suche das. Und so weiter und so fort. Also es gibt tatsächlich. Es ist nur eine Frage des Angebots und der Nachfrage. Und deswegen ist natürlich die Fülle des Angebotes nicht unbedingt zu unserem eigenen Vorteil, sondern kann auch zu unserem Nachteil sein. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Zeit, in der wir heutzutage leben und der Situation, in der wir uns heutzutage befinden, umso wichtiger ist es, diejenigen Freunde auszusuchen, die uns bi'idhnillahi azza wa jal vielleicht mal uns sagen in einer Sitzung: Leute, wir sitzen heute jetzt wahrscheinlich hier 2-3 Stunden zusammen, lass uns doch die Hälfte der Zeit oder ein Drittel der Zeit etwas Gemeinsames lesen. Lass uns doch gemeinsam etwas lernen und den Rest der Zeit, den können wir uns darüber unterhalten. Und ihr werdet sehen, dass diese Sitzungen gesegnet sind und dass manche diese Sitzungen nicht mehr besuchen werden. Das sind ja genau die Personen, die wir auslesen wollen aus solchen Sitzungen, weil sie uns ja auch gar nicht voranbringen. Und vielleicht wird der eine oder andere dadurch motiviert, seine Religion zu studieren, zu lernen. Hüte dich davor, Dinge aufzuschieben. Schiebe nichts auf, indem du sagst, wenn ich damit fertig bin und wenn ich den Ruhestand erreicht habe und solche Sachen, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jemand, der arbeitet und sagt, inshallah, wenn ich eines Tages in Rente bin, dann fange ich an, in die Moschee zu gehen. Dann fange ich an, das Buch zu lesen. Das ist alles eine Form der Hinausschiebung, die absolut unrealistisch ist. Und der Muslim sollte die wenige Zeit, die er hat, nützen. Und wenn er nur ein Buch dabei hat, das er in seiner Pause in der Arbeit, in seiner Pause in der Schule, in der Pause in der Uni aufschlägt und eine halbe Seite liest. Das ist Eifer und wer das nicht hat, der kommt auch nicht voran. Ja? Also wenn du sagst, die 2-3 Minuten, dann sitze ich einfach rum und drehe Däumchen, das ist falsch. Die 2-3 Minuten, jeden Tag 2-3 Minuten, sind am Ende des Monats vielleicht sogar mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage. Und die kann man sehr, sehr gut nutzen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Beeile dich, bevor sich über dich das Wort von Abu Tahan al-Qayni bewahrheitet. Er sagte, das ist so ein Gedicht, jetzt übersetzt, ihr wisst ja, problematisch Gedicht ist, das ist nicht so einfach. Der Lauf der Zeit hat mich so gebogen, als ob ich ein Gieriger wäre, der sich der Beute nähert, langsamen Schrittes, sodass jeder, der mich sah, obschon ich nicht mit einer Kette gefesselt bin, mich für einen Gefesselten hält. Und Usama ibn Munqidh sagte, in meinen 80ern wütet die Schwäche in meinem Körper. Also er ist alter Mann jetzt. In meinen 80ern wütet die Schwäche in meinem Körper. Und mich bekümmert die Schwäche meiner Beine und die Unruhe meiner Hände. Wenn ich schreibe, so ist meine Handschrift krakelig, wie die verwackelte Schrift jenes, dessen Hände zittern. Ich staune über die Schwäche meiner Hände beim Ergreifen des Stiftes, nachdem sie doch den Speer in die Kehle des Löwen gestoßen haben. So sagt dem, der sich ein langes Leben wünscht, das sind die Folgen eines langen Lebens und einer langen Frist. Denn wenn du dich beeilst, so ist dies Zeuge dessen, dass du dem Wissen große Wichtigkeit beimisst. Wir, wer es nicht verstanden hat, sind diejenigen, die die Speere in die Kehle des Löwens noch stoßen. Okay. 36. Die Erholung der Seele. Nimm dir gelegentlich ein Weilchen Zeit. Ach so, eine andere Sache. Wer es auch nicht verstanden hat, soll einfach sich mit alten Leuten unterhalten und sie fragen, natürlich bitte nur mit den Eifrigen unter ihnen, und sie fragen, wenn du noch mal jung wärst, was würdest du machen? Das sind die Eifrigen unter ihnen und die Religiösen unter ihnen. Erholung der Seele. Nimm dir gelegentlich ein Weilchen Zeit, in der sich deine Seele mit Büchern über Allgemeinbildung im Garten des Wissens ausruht. Denn die Herzen sollen sich von Zeit zu Zeit unterhalten. Also guck mal, die Erholung der Seele ist nicht durch Spielkonsolen, sondern die Erholung der Seele ist, indem du, er sagt hier, dich allgemein weiterbildest. Das kann auch sein, indem du in einen botanischen Garten gehst und dich informierst über die Schöpfung Allahs Azza wa Jal. Und das ist auch höchst interessant, oder? Dass du dich informierst über Themen der Landwirtschaft, die dir nämlich auch bei der Zakat plötzlich helfen zu verstehen, wenn die Gelehrten über Kleeblätter reden und bei der Ernte und nicht bei Zakat, sondern beim Verkauf von Grundstücken und Ähnlichem, dann verstehst du plötzlich, was sie überhaupt meinen, und musst nicht erst überlegen, wovon reden sie überhaupt, um die Thematik überhaupt zu verstehen. Und deswegen merkst du, dass die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, die Fiqh-Gelehrten, wenn sie egal über welches Thema sie reden, hast du das Gefühl, sie sind Experten darin. Wenn sie über Ruqya sprechen, wenn sie über Jura sprechen, wenn sie über die Ibadat sprechen, wenn sie über die prophetische Medizin sprechen, du hast das Gefühl, in jeder Wissenschaft kennen sie sich wirklich aus. Und warum? Weil natürlich die sich auch damit realistisch beschäftigen und nicht nur in der Theorie. Wie gesagt, das heißt, die Erholung der Seele kann auf eine Art und Weise stattfinden, die motiviert. Die motiviert auch das Spielen mit der eigenen Familie natürlich und solche Sachen, gehört ja auch zur Erholung der Seele dazu. Gemeint ist, dass man die Seele erholt. Er redet ja wahrscheinlich eher von ledigen Menschen, indem sie das machen, was er beschrieben hat. Und ansonsten, Hauptsache, man nutzt sie für Hasanat. Man nutzt sie für Hasanat und nicht einfach nur, um irgendwas zu machen, was nicht verboten ist. Vom Führer der Gläubigen Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wird überliefert, dass er sagte: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. Lasst diese Herzen sich ausruhen und sucht für sie interessante Weisheiten aus, denn auch sie ermüden, so wie der Körper ermüdet. Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte zur Weisheit: Im Verbot von freiwilligen, nicht bedingten rituellen Gebeten zu manchen Zeiten, also es gibt ja die verbotene Zeiten, okay? Und dann die verbotenen Zeiten meine ich zum Beten. Er sagt da, er redet über die Weisheit, warum Allah uns zum Beten teilweise verboten hat. Ja? Im Verbot derer zu manchen Zeiten liegt anderer Nutzen, wie die Erholung der Seele von der Schwere der Ibadah, sowie man sich durch Schlafen und Ähnliches erholt. Und deswegen sagte Mu'adh radiallahu anhu: Ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. Ich rechne mit Allahs Belohnung für meinen Schlaf, ebenso wie ich mit seiner Belohnung für mein Wachsein rechne. Und er sagte auch: Es liegt eine allgemeine Weisheit im Verbot freiwilliger Leistungen zu manchen Zeiten, nämlich die Erholung der Seelen in der Zeit des Verbotes, damit sie fürs Gebet bereit sind. Denn die Seelen streben nach dem, was ihnen verboten war, und sind befreit für das Gebet nach der Ruhezeit. Und Allah weiß es am besten. Aber er beschreibt hier das Herz des Gläubigen, der sich nach dem Gebet sehnt. Ansonsten derjenige, der sagt, hoffentlich sind mit dem Beten endlich fertig, bei dem ist Raum gekehrt. Okay? Aber jemand, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, eine der sieben Gruppen, kennt ihr ja, die im Schatten Allahs sein werden, Yawm al-Qiyamah, jemand, dessen Herz wortwörtlich in der Moschee aufgehängt ist. Ja. Das heißt, der verlässt die Moschee überhaupt gar nicht. Und diese Person, sie hat ihr Gebet verrichtet, ihr Asr-Gebet verrichtet, so jetzt gibt es kein Gebet. Jetzt muss er warten, bis er wieder beten darf, und dann kommt er zum Maghrib, darf er wieder in der Moschee beten. Derjenige, der ein Gebet unterlässt für Allah subhanahu wa ta'ala, weil es eine verbotene Zeit ist, der wird dafür belohnt, logischerweise. Genauso wie für die Unterlassung von Essen und Trinken beim Fasten auch belohnt wird. Deshalb sind die wöchentlichen freien Tage für Schüler seit langer Zeit weit verbreitet. Meistens sind es, sagt er, der Donnerstagnachmittag und Freitag, das war damals in seinem Land, als Donnerstag und Freitag frei war. Bei manchen auch Montag und Dienstag, sowie ein bis drei Tage zum Fest des Fastenbrechens, zum Opferfest und so weiter. Das heißt, diese freien Tage sind Arten der Erholung. Und dann erwähnt er einiges über, wo man solche Sachen nachlesen kann in manchen Büchern. Das ist für uns jetzt nicht interessant, weil es eh nicht auf Deutsch geht. 37. Das Rezitieren zur kritischen Revision und Präzisierung. Denkt dran, wir sind immer noch im Thema der Ethik des Schülers in seinem wissenschaftlichen Leben. Okay? Jetzt geht es um das Rezitieren zur kritischen Revision und Präzisierung. Revision, was damit gemeint, das Rezitieren, was gemeint ist, Vorlesen. Okay? Das heißt, du liest etwas vor, um korrigiert zu werden. Das kennt ihr besonders beim Koran al-Karim. Man lernt zwar was auswendig, aber die Frage ist, ob man das auch nach den Regeln der Kunst vortragen kann. Und dann trägt man es seinem Lehrer vor, damit er einen darin korrigiert. Und das Gleiche macht man bei anderen Disziplinen genauso. Also Hadith-Überlieferung zum Beispiel. Oder wenn man Hadith gelernt hat. Manchmal denkt man, hat es richtig gern, aber man trägt es dann seinem Lehrer vor, damit man sicher ist, okay, ich habe diesen Hadith tatsächlich korrekt gelernt, mit den richtigen Vokalen, richtigen Harakat, diese Fatha, Dhamma, Kasra und die ganzen Sachen, weil es kann sein, man lernt was falsch auswendig und es kann auch große Einfluss haben auf die Bedeutung. Strebe danach, vor einem kompetenten Sheikh zur Revision und Verbesserung zu rezitieren, um sicher zu sein vor Buchstabenverdrehungen und falsche Ersetzung der diakritischen Punkte. Die diakritischen Punkte, wie zum Beispiel diese Punkte über dem Nun ein Punkt und unter dem Ba ein Punkt und so weiter und so fort, diese ganzen Zeichen. Sowie vor Fehlern und bloßen Vermutungen. Wenn du die Biografien der Gelehrten gründlich studierst, speziell die derjenigen, die den Koran auswendig können, findest du eine nicht geringe Zahl jener, die große Werke in wenigen Sitzungen oder Tagen auseinandergenommen haben, indem sie sie vor einem kompetenten Sheikh mit Genauigkeit rezitierten. Jetzt pass mal auf. Das kann man im Deutschen eines Tages auch mal mit Standardwerken machen. Ja? Weil der Sinn, dass man ein Standardwerk nimmt. Yani, im Deutschen wäre das zum Beispiel ein Gedicht. Ein Gedicht von irgendeinem berühmten Poeten. Man hat zwar gelernt, aber man trägt es seinem Lehrer nochmal vor, damit man sicher ist, dass man das Gedicht auch richtig gemacht hat. Und im Islam das Gleiche. Gibt es solche Texte, Standardtexte und Standardwerke. Der Koran al-Karim auf Arabisch durch allen voran. Aber wenn solche Sachen übersetzt worden sind, warum nicht? Lernt man sie auch zu lesen. Man übt sie auch zu lesen. Und das macht man dann in kurzer Zeit, einfach um seine Zunge zu trainieren und ganz wichtig, um einen Überblick zu erhalten über diese Wissenschaft, über dieses Buch und Ähnliches. Man muss nicht immer alles verstehen, was man liest. Man wird auch nicht immer alles verstehen, was man liest, in der Regel. Ja? Aber allein schon die Tatsache, dass man ein Buch von Anfang bis zum Ende liest, wie wir es jetzt gerade zusammen machen, das ist eine große Errungenschaft, weil du dann weißt, was drin steht. Und wenn du etwas suchst, weißt du, wo du nachsuchen kannst. Guck mal, was die Gelehrten gemacht haben. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar ist ein Autor vieler Werke. Eines der berühmtesten ist dieses Buch Fathul Bari. Fathul Bari ist die berühmteste Erläuterung zu Sahih al-Bukhari. Okay? Aber das spielt jetzt keine große Rolle. Er sagte, er rezitierte Sahih al-Bukhari in 10 Sitzungen, okay, von denen jede aus 10 Stunden bestand. Und Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, alle Hadithe, hier gibt es unterschiedliche Zählungen, manche kommen auf 8000 Hadith, manche auch weniger bei Sahih al-Bukhari. Und er hat sich quasi dann getroffen mit anderen, die ebenfalls diese Ausgabe Sahih al-Bukhari bei sich haben. Und sie haben sich vorgenommen, dass Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, in dieses Buch vorliest. Oder jemand es ihm vorliest zur Präzision, dass die Schüler sicher sind, ja, das, was sie haben, diese Ausgabe, stimmt überein mit der Ausgabe der anderen. Weil derjenige, der die Sitzung hält, das ist sozusagen der Überlieferer. Und die anderen wollen ihre Ausgaben abgleichen mit derjenigen, der dieses Buch auch tatsächlich überliefert. Okay. Und dann liest man das in relativ hoher Geschwindigkeit vor. Da geht es einfach ums Lesen, um die Präzision und Revision. Da geht es nicht um Erläuterung der Hadithe. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das schafft man nicht in der Zeit. Ja. Und da hat er gesagt, hier in 10 Sitzungen, von der jede aus 10 Stunden bestand. Also 10 Tage lang, 10 Stunden Tag. Okay. Das ist keine jetzt weltbewegende Angelegenheit, aber es ist eine Frage von Motivation. Und das hat dieser Mann bestimmt in seinem Leben nicht nur einmal gemacht. Aber stell dir mal vor, in 10 Tagen liest du den gesamten Koran. Ja? Angenommen, man liest in 10 Tagen den gesamten Koran vor. Also in seiner Sprache. Du liest den Koran in deiner Sprache vor, dir durch und hörst dir an. Und das machst du mehrmals. Das machst du alle paar Monate einmal. Was für einen Überblick wirst du haben über den Koran kennen? Ja? Und darum geht es auch letztendlich auch, dass die Informationen, die man hört, auch irgendwo gespeichert werden. Und anders als dass man es mehrmals macht und immer wieder wiederholt, gibt es nach meinem Wissen keine andere Technik dafür. Okay? Und das kannst du mit dem Koran machen, das kannst du auch mit anderen sinnvollen Büchern machen. Sahih Muslim in 4 Sitzungen, verteilt auf etwa 2 Tagen und einen Teil des nächsten Tages, vom Morgen bis zum Mittag. Und bis heute gibt es das. Also bis heute die Gelehrten, die Bücher überliefern, besonders also Koran natürlich, aber auch Hadith-Bücher, sie rufen auf und sagen zum Beispiel, am Tag so und so werde ich eine Sitzung halten über Sahih al-Bukhari zum Beispiel. Und sie geht vom Tag so und so bis so und so, von Uhrzeit so bis Uhrzeit so, und dann kommen die Leute dorthin und nehmen ihre Ausgaben mit und gleichen ihre Ausgaben an der Ausgabe ihres Lehrers an, damit sie am Ende sagen können, diese Ausgabe, die ich habe, stimmt überein mit der meines Lehrers und ab jetzt überliefere ich über ihn dasselbe Buch. Ja. Da ist das Überliefern ist natürlich eine Art Segen, durch die man sich Allahs Segen erhofft, aber entscheidend ist da einfach, dass man sich die Zeit nimmt und damit beschäftigt überhaupt. Ja. Weil wie oft hat ein Muslim auch jemand, der Arabisch spricht. Wie oft hat er Sahih al-Bukhari gehört? Okay? Und Hadithe von hier und von da. Aber wie lange kannst du dir denn merken, dass dieser Hadith auch da wirklich steht? Ja? Aber wenn du jetzt einmal alle paar Monate das Buch durchliest, es zu deiner Abendlektüre machst, den Koran zu deiner täglichen Lektüre machst, jeden Tag liest du aus dem Buch einen Juz, dann bist du in einem Monat fertig, richtig? So. Und manche Gelehrte machen das gleiche mit Bukhari. Jeden Tag lesen sie daraus einige Seiten, sodass sie einmal im Monat Bukhari gelesen haben. Ja? Wie willst du denn sonst das ein bisschen merken? Geht ja gar nicht anders. Damit wurde er, also das heißt beim Sahih Muslim, wurde er am Tag von Arafat dann eines Tages dann fertig. Dies war ein Freitag des Jahres 813. Er zitierte Sunan ibn Majah, das sind alles aus den Biografien, und damit wir uns natürlich motivieren. Ja? Er rezitierte Sunan ibn Majah in 4 Sitzungen, Al-Mu'jam al-Tabarani al-Saghir in einer einzigen Sitzung zwischen dem Dhuhr und dem Asr-Gebet. Sein Sheikh al-Fayruz Abadi trug in Damaskus seinem eigenen Sheikh Ibn Jahbal Sahih Muslim in 3 Tagen zur Präzisierung vor. Über al-Khatib al-Baghdadi, al-Mu'tamin al-Saji Ibn al-Abbar und andere gibt es in diesem Bezug Erstaunliches und Besonderes, dessen Erwähnung zu lange dauern würde. Siehe dazu Bücher so und so und so und so. So vergiss, und das ist ein entscheidender Satz, sagt der Autor, rahimahullah, so vergiss deinen Anteil daran nicht. 38. Große Werke durchforsten. Die Inventarisierung des Ausführlichen ist eine der wichtigsten Aufgaben wegen der Vielfalt der Kenntnisse und um die geistigen Fähigkeiten zu erweitern und das herauszuholen, was darin verborgen ist, an nützlichem, wertvollem und an Erfahrung auf dem Gebiet der Recherchen und Fragen sowie um die Methoden der Verfasser an ihren Werken und ihren Sprachgebrauch darin zu erkennen. Die Vorgänger pflegten erreicht an die Stelle, an der sie aufgehört haben, zu schreiben, damit ihnen bei der Wiederholung nichts entgehen möge, besonders nach langer Zeit. Also hier geht es einfach darum, das gibt es jetzt natürlich in der deutschen Sprache weniger, aber die wenigen Werke, die da sind, kann man ja auch durchforsten, indem man bei größeren Büchern, die sich nicht unbedingt jetzt vornimmt, das ganze Buch zu lesen, gerade wenn es jetzt historische Bücher sind, die aus vielen Bänden bestehen, 20, 30 Bänden besteht, sondern man schaut sich mal das Inhaltsverzeichnis an. Man schaut sich einige Bände, man liest diese Bücher quer. Man schaut sich an, wie sie aufgebaut sind, um einfach zu wissen, dass das gibt. Weil ich meine, man kann in seinem Leben nicht alles lesen. Das ist unmöglich. Aber es ist manchmal ein Zeichen von, wie soll man sagen, Unreife oder ein bisschen, yani es ziemt sich nicht, dass man, wenn man sich mit einer bestimmten Wissenschaft beschäftigt, dort die Klassiker nicht kennt. Okay? Also du bist zum Beispiel jemand, der sich mit der islamischen Geschichte beschäftigt. Okay? Und die entscheidenden Werke aus der islamischen Geschichte hast du nie durchgelesen. Na gut, weil die vielleicht einfach viel zu viele Bände haben. Ja? Aber dass du nicht weißt, von wem sie sind und dass du nicht weißt, was du da überhaupt nachschauen kannst, wenn du mal was nachschauen möchtest bei großen Schlachterwerken, das ist ein bisschen so, wie wenn du dich mit der, sag ich mal, deutschen Sprache beschäftigst, du weißt nicht, was ein Duden ist. Ja, keiner hat gesagt, dass du einen Duden durchlesen sollst. Okay? Aber du musst doch wissen, was es ist und was du darin findest und wie es aufgebaut ist. Und wenn du mal was suchst, wie du es überhaupt dann herausfinden kannst, diese Informationen. Ja. 39. Höfliche Fragestellung. Macht dir das höfliche Stellen von Fragen als gutes Benehmen beim Diskutieren zur Pflicht? Macht dir das höfliche Stellen von Fragen als gutes Benehmen beim Diskutieren zur Pflicht? Dann das Zuhören und das richtige Verständnis von Antworten. Fragen, zuhören und versuchen zu verstehen. Das sind drei verschiedene Aspekte, die wir nochmal wiederholen. Fragen müssen, also man muss lernen, Fragen zu stellen. Man muss lernen zu wissen, wie man eine Frage stellt. Bevor man eine Frage stellt, kann man auch diese Frage zum Beispiel mal formulieren. Ja? In Gedanken sowieso, aber vielleicht kann man diese Frage auch mal aufschreiben, wenn man sowieso vorhat, jemanden zu fragen. Denn erst wenn man sie aufgeschrieben hat und vielleicht diese Frage sogar jemandem mal gestellt hat, Bruder, guck mal, ich möchte den Sheikh so und so eine Frage stellen und ich meine das und das und das und das und das. Und ich habe die Frage jetzt hier aufgeschrieben. Denkst du, er versteht das, was ich sagen will? Denkst du, er versteht die Frage so, wie ich sie meine? Oder eben nicht? Also diese Mühe kann man sich machen und gehört auch zum guten Benehmen. Denn wenn man das nicht macht, dann sieht das Ganze so aus, dass jemand einem Gelehrten eine Frage stellt. Denn der Gelehrte versteht das, was er ihm gefragt hat. Antwortet ihm und dann sagt der Fragende, nee, Sheikh, ich meinte eigentlich was anderes. Okay? Und das ist unverschämt. Das ist unverschämt, weil das verschwendet die Zeit und bedeutet, dass der Fragende sich nicht, dass der Fragende die Zeit des Gelehrten egal ist. Und dass er das nicht schätzt, dass er sich für ihn Zeit genommen hat und so weiter und so fort. Okay? Und wäre doch besser, wenn die gesamte Zeit der Antwort investiert wird in die richtige Frage, die er eigentlich haben wollte. Okay? Und deswegen, das ist auch wichtig, weil es kann sein, du erwischst den Gelehrten einer Zeit, wo er dir ausführlich antworten möchte. Ja? Oder du erwischst ihn in einer Zeit, in der er keine Zeit hat. Und dementsprechend lang fällt dann auch die Antwort aus. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn er bereit wäre, aber du ihn dazu bringst, dann ihn verdrossen machst, wenn du ihn dazu bringst, nachdem er sich die Zeit hat, indem du ihn enttäuschst, ja, kann es sein, dass du dann die Antwort eben kürzer ausfällt und sagst, er ist nicht erlaubt. Oder es erlaubt und sagst, erledigt. Ja? Obwohl du hättest eine viel bessere und klarere Antwort auch bekommen können. Und darin liegt auch die Kunst des Fragestellers. Manche Leute stellen Fragen, woran der Gelehrte merkt, dass dieser, der die Frage stellt, vernünftig ist, aufmerksam im Unterricht war, verstanden hat, worum es geht, aber seine Frage ist über das Thema hinaus, noch viel präziser. Er möchte noch mehr erfahren, als er eigentlich im Unterricht erfahren hat. Im Gegensatz zum anderen, deine Frage gestellt, die wurde eigentlich schon im Unterricht längst beantwortet. Wie demotivierend muss das sein für den Gelehrten, wenn er etwas gefragt wird, was schon beantwortet worden ist? Wenn die geantwortet wird, also das ist die Art der Fragestellung, das Zuhören bei der Antwort. Nicht schon bei der Antwort an die nächste Frage denken. Okay? Manche Gelehrte erlauben dir nicht einmal, die Antwort, die der Gelehrte sagt, aufzunehmen. Weil sie wollen, dass du dich konzentrierst auf das, was der Gelehrte sagt. Und du sollst es verstehen. Richtig? Vielleicht hast du nämlich ein Wort nicht verstanden. Vielleicht möchtest du etwas nachfragen. Aber einfach nur aufzunehmen und dann hinterher sich das anzuhören, vielleicht wird die Sache nicht klar. Also aufmerksam zuhören. Und zum aufmerksam zuhören gehört auch, dass man sich anschaut. Ja? Und dass man nicht, während man die Antwort hört, in den Himmel schaut oder an einem vorbeischaut. All das zeugt für Unaufmerksamkeit. Und dann das gute Verständnis der Antwort, und dazu gehört nachzufragen, wenn man nicht verstanden hat. Wenn dir geantwortet wird, dann hüte dich davor zu sagen, aber Sheikh, der Sheikh so und so hat mir das und das gesagt. Okay? Denn dies ist eine Schwäche im Benehmen und das Ausspielen der Leute des Wissens einen gegen den anderen, so nimm dich davor in Acht. Und deswegen sehen wir, dass das gute Benehmen ist wichtiger als die Informationen, die man erhält. Manche Leute machen solche Aussagen nicht vielleicht mit schlechter Absicht, aber mit schlechtem Benehmen. Okay? Mit schlechtem Benehmen. Und die Absicht da ist, es würde das Ganze noch intensivieren, aber die Absicht kann ich ja bei dir nicht sehen. Die Absicht kann ich nicht sehen. Doch wenn du es unbedingt tun willst, so stelle eine deutliche Frage und sag, was ist ihre Meinung zu jener Fatwa und nenne dabei niemanden. Klar? Wenn es dir darum geht, vom Gelehrten deine Meinung zu hören über eine andere Fatwa, dann stell doch die Frage anständig von vornherein. Und sag ihm nicht, was meinst du zu so und so, sagt er, Antwort, sagt er, aber dein Lehrer hat was anderes gesagt. Richtig? Es gibt Leute, die machen das. Die meinen das nicht böse, aber sind nicht erzogen. Das ist das Problem. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, wenn du einem Gelehrten gegenüber sitzt, so strebe nach Wissen, nicht danach ihn in Bedrängnis zu bringen. Er sagte auch rahimahullah, das Wissen hat 6 Stufen. Erstens, höfliche Fragestellung. Zweitens, gut hinhören und zuhören. Drittens, gutes Verständnis. Viertens, auswendig lernen. Und fünftens, lehren. Und sechstens, dies ist die Frucht des Wissens, das entsprechende Handeln und die Wahrung seiner Grenzen. Rahimahullah. 40. Diskutieren ohne zu streiten. Hüte dich vor der Disputation, denn sie ist, also das Streitgespräch, ja, denn sie ist ein Unglück, doch eine richtige Diskussion ist ein Segen. Denn in einer richtigen Diskussion wird die Wahrheit vom Falschen und das Wahrscheinliche vom Unwahrscheinlichen unterschieden. Denn die Diskussion beruht auf gegenseitiger Beratung, Nachsicht und Verbreitung von Wissen. Doch die Disputation in Gesprächen und Kontroversen ist gegenseitiges Führen von Ausreden und Augendienerei, Lärm und Hochmut, Überheblichkeit und Streit, Einbildung und Feindschaft und Nachahmung von Dummen. So hüte dich davor vor dem, der dies tut, damit du sicher bist vor Sünden und davor das Verbotene zu begehen. Wende dich davon ab, so gerätst du in Sicherheit und bändigst die Sünden und den Schaden. Also, wenn du dich zusammen hinsetzt mit einem anderen Islamschüler und ihr unterhaltet euch über ein islamisches Thema, was ihr zum Beispiel im Unterricht gelernt habt, besonders im Bereich des Fiqh zum Beispiel, und ihr unterhaltet euch und jeder positioniert sich und vertritt eine Ansicht und diskutiert wissenschaftlich miteinander, um zu schauen, wie stark beide Positionen sind. Da kannst du dich auch gerne verstellen und mal eine andere Position einnehmen, als die du selbst vertrittst. Dadurch lernt man mit dem Wissen zu jonglieren. Das Wissen festigt sich dadurch. Und manchmal öffnen sich dadurch Tore, an die man vorher nicht gedacht hat. Weil ihr wisst ja, wie es ist. Beim Fiqh gibt es ja öfter auch diese Regeln, ja, an die man sich orientiert. Wie zum Beispiel, mit Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Al-Yaqin la yuzal bi-Shakk. Und vielleicht hast du diese Regel mal irgendwo aufgeschnappt und jetzt unterhältst du dich mit deinem Kommilitonen, ja, über ein ganz anderes Thema im Fiqh. Und du positionierst dich jetzt, du nimmst irgendeine Ansicht und du verteidigst sie. Und dann merkst du, okay, dieser Grundsatz, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, passt ja hier auch sehr gut. Und guckst, wie der andere darauf reagiert. Ja? Und dadurch festigen sich diese Beweismittel, sage ich mal. Ja? 41. Wissen durch gegenseitigen Austausch wiederholen. Da sind wir. Genieße, wie die Tiefsinnigen das Lernen und den Austausch, denn sie übertreffen an manchen Orten die Lektüre. Schärfen den Verstand und stärken das Gedächtnis. Halte dich dabei an Gerechtigkeit und Freundlichkeit und vermeide Ungerechtigkeit, Streit und Leichtsinn. Also wenn solche Gespräche ausarten, dass jemand das Gefühl hat, dass jemand ihm auf den Schlips tritt, wenn er nicht mehr weiter argumentieren kann, das ist nicht Sinn dieser Sitzungen. Der Sinn dieser Sitzung ist, dass man das Wissen wiederholt. Sei auf der Hut, denn der gegenseitige Austausch enthüllt die Schwachstellen dessen, der nicht wahrhaftig ist. Wichtig, also das Gute beim Schauspielen, sage ich mal, bei dieser Thematik ist, dass du auch, wenn du diese Ansicht gar nicht vertrittst und dann du hast gar keine Ahnung, du weißt gar nicht, ist diese Ansicht richtig oder diese Ansicht richtig. Du nimmst jetzt einfach mal irgendeine Ansicht und versuchst sie, zu weit es geht, zu untermauern. Und irgendwann kommst du nicht mehr weiter und dann sagst du, okay, inshallah, mehr kann ich darüber nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich noch an Argumenten erwähnen könnte. Fertig. Im Gegensatz dazu, wenn du natürlich von der Ansicht überzeugt wärst, dann könnte eher passieren, ne, dass du vielleicht nicht wahrhaftig damit umgehst. Wenn es mit jemandem stattfindet, der nur ein beschränktes Wissen hat und von schwachem Verstand ist, so ist es Krankheit und Abneigung. Also mach das bitte nicht mit jemandem, der sowieso keine Ahnung hat und der seine Argumente sind eher seine innere Neigung, um was er denkt. Doch mit der eigenständigen Wiederholung zur genauen Prüfung von Wissensfragen darfst du nicht aufhören. Dass man selbst wiederholt, selbst zu Hause sich hinsetzt. Und übrigens in der Schule lernt man auch diese, wie nennt man das nochmal, dass man eine Erörterung, ja, nennt man Erörterungen zu schreiben. Und da gibt es ja grundsätzlich zwei Formen von Erörterungen. Vielleicht kennt ihr das nur aus der Schule. Dass die eine ist, dass man hat also ein Thema und dann gibt es dafür Pro und Contra. Und entweder erwähnt man alle Pros und hinter alle Contras und kommt dann zu irgendeinem Resümee. Oder man erwähnt ein Pro und direkt wieder ein Contra. Pro, Contra, Pro, Contra. Und das machen übrigens Gelehrte ständig, also im Fiqh. Wenn du manche ihre Bücher liest, die sagen die ganze Zeit, sollte jemand das und das als Argument anführen, so lautet die Antwort darauf das und das und das. Teilweise total hypothetisch. Das heißt also, wir wissen gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der die Ansicht vertreten hat. Aber sollte jemand das sagen, dann antworten für ihn darauf mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und so kannst du dich wunderbar vorbereiten auf Diskussionen. 42. Vorletzter Punkt für heute, inshallah. Der Wissenssuchende lebt zwischen dem Buch der Sunna und ihren Wissenschaften. Denn diese beiden sind für ihn, also der Koran und die Sunna, sind für ihn wie für den Vogel seine beiden Flügel, so hüte dich davor, dir die Flügel zu brechen. Also in der Religion ist das A und O. Sich mit den Aussagen der Gelehrten zu beschäftigen, ist zwar alles schön und gut, aber das ist nicht das Ziel des Ganzen. Das bringt mir am Ende nichts, denn ich weiß, wer was gesagt hat. Gerade im Fiqh ist diese Sache gefährlich. Ja. Das ist ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Ein Mittel zum Zweck. Aber letztendlich der Zweck ist, zu kommen zum Ergebnis, was hat Allah und sein, was, wovon sind wir überzeugt, was Allah und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, von uns haben wollen. Manche Menschen meinen, dass der Fiqh daraus besteht, zu lernen, wer was gesagt hat. Auch bei den koranischen Lesarten meinen manche, dass es darum geht zu wissen, wer wie gelesen hat. Nein, letztendlich geht es darum, dass du den Koran liest, wie der Prophet ihn gelesen hat, sallallahu alaihi wasallam. Und bei Fiqh geht es darum, dass du Allah anbetest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn angebetet hat. Und die Gelehrten und die Bücher, das alles Mittel zum Zweck. Statt dass man dir sagt, bitteschön, hier ist Sahih Bukhari, schlag es selbst auf und lies nach, was drin steht, nimmst du die Gelehrten zu Vermittlern, zu Mittlern. Ja? Warum? Weil diese aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Zeit, die sie da investiert haben, ihrer Wissen und auch ihrer Intelligenz, natürlich mit diesen Werken ganz anders umgehen können und auch gelernt haben, mit diesen Werken umzugehen. Ja, das ist wie wenn du jemandem ein Auto gibst, der keinen Führerschein hat. Der macht daraus nichts Gutes. 43, letzter Punkt. Die Vervollkommnung der Werkzeuge in allen Fachrichtungen. Du wirst kein kompetenter, vielseitiger Student sein, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, das ist eine Redewendung aus dem Koran, Al-Karim. Du wirst kein kompetenter, vielseitiger Student sein, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, ehe du dich in den Methoden dieser Fachrichtung vervollkommnest. So musst du dich in der Fachrichtung Fiqh mit Fiqh und seinen Grundregeln auskennen und in der Fachrichtung Hadith mit beiden Wissenschaften, der Riwaya, das ist die Überlieferungswissenschaft, und der Diraya, das ist die Textanalyse und so weiter. Denn du sollst dich nicht vergeblich bemühen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: "Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Also es gibt eine Möglichkeit zu lesen. Man kann lesen und lesen. Das ist darum. Ich kann mich in einer Wissenschaft auskennen, aber ich kann mich auch richtig auskennen. Ich kann mich in eine Wissenschaft einlesen, aber ich kann auch darin zu einem Spezialisten werden. Und unser Ziel soll es sein, dass wenn wir etwas lernen, es möglichst genau lernen. Ja? Es gibt Dinge, die müssen wir aus allen verschiedenen Disziplinen der Religion kennen. Du musst wissen, wie man Wudu macht, du musst wissen, wie man ein bisschen betet, du musst wissen, wie und so weiter und so fort. Aber wir reden hier nicht über Leute, die den Islam gerade angenommen haben, die nicht mehr wissen wollen, als wie man Muslim wird. Wir reden hier davon, von jemandem, der ein Student der Religion sein möchte. Wir reden von jemandem, der zum Träger und Bewahrer der religiösen Wissenschaften werden möchte. Ja? Und da reicht es einfach nicht aus, oberflächliches Wissen zu haben, sondern das Ziel muss sein, möglichst alles zu lernen, was es in einem Bereich gibt. Und deswegen empfehlen auch manche Ulama, dass man, wenn man etwas studiert, bleiben wir mal beim Beispiel der Aqida oder beim Beispiel des Fiqh, weil das ja letztendlich ist die ganze Religion, alles läuft darauf hinaus, zu wissen, was du glaubst und zu wissen, was du tust oder nicht tun darfst, dass sie sagen, wenn du ein Thema lernst, dann lern es richtig. Lern es richtig. Wenn du zum Beispiel, wir reden jetzt vom Studenten nochmal, ja? Also wenn jemand von euch sagt, Wallahi, ich will einfach nur wissen, wie ich Wudu mache und das und dann beten, sagst du, dann rede ich mit dir gar nicht gerade. Ich rede von jemandem jetzt, der eines Tages auch andere Menschen unterrichten möchte. Du lernst das Thema Wudu, dann lern alles, was es darüber gibt. Alles. Gemeint ist nicht, lernen alle Aussagen und alle Madhabs und all das, das meine ich nicht. Sondern alle Themen, die vorkommen können, alle. Okay? Das heißt also, einfach Beispiel, lerne nicht nur, wie man Wudu macht, sondern lerne auch zum Beispiel die verschiedenen Wasserarten, die es gibt. Okay? Lerne auch, wodurch der Wudu ungültig wird. Lerne, was Najis ist und was nicht Najis ist. Du weißt, was du wegwäschst und was du nicht wegwäschst. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Themen, das heißt, du sollst diese Wissenschaft oder diesen Wissenschaftszweig thematisch abdecken. Du musst nicht wissen, diesen Thema gibt es 5 Aussagen und der eine sagt so und der andere so. Das kannst du wissen, das ist aber nicht unbedingt entscheidend. Wenn du andere unterrichten willst, dann wirst du aber über ein breites Spektrum dieses Wissenschaftszweig gefragt. Also wenn du dich den Leuten präsentierst als Gelehrter in irgendeiner Disziplin, okay, und du sagst, Alhamdulillah, ich habe das und das gelernt, dann kann es sein, du wirst über Sachen gefragt, die sehr detailliert sind in dieser Wissenschaft. Richtig? Kann sein, du wirst gefragt im Wudu, Du hast zwar jetzt gelernt, wie man Wudu macht, und du hast, wirst zum Beispiel gefragt über das Thema, wenn man sich nicht sicher ist, ob man Wudu hat oder nicht, zum Beispiel. Richtig? Dann sollst du dieses Thema thematisch auch abgedeckt haben. Auch wenn du nicht alle Ansichten der Gelehrten in diesem Thema kennst. Weil wenn du dich den Leuten präsentierst als Gelehrter, dann wirst du gefragt werden über verschiedenste Themenbereiche. Ich hoffe, das ist klar. Das heißt, bevor du dich den Leuten präsentierst, wie gesagt, ja. Ansonsten, wenn du nur für dich etwas lernen möchtest, das reicht ja auch vollkommen aus, das Entscheidende zu wissen, was man wissen braucht. Und deswegen, das ist die Empfehlung des Gelehrten als letzten Satz für heute. Daraus ist zu erschließen, dass der Student keinen Wissenszweig verlassen soll, ehe er darin kompetent ist. Ja, du lernst zum Beispiel die Erbgesetze im Islam, wie man erbt. Ja. Dann stell dir vor, du lernst einfach nur, was man als Vater erbt, was Mutter erbt. Du lernst aber nicht, was Geschwister erben. Was soll das? Wenn du wirst ja nicht dein Leben lang nicht nur gefragt werden über den Vater und die Mutter. Du andere Menschen, die erben, richtig? Also lern du alles. Wenn du das Thema lernst, lern es komplett. Und wenn du damit fertig bist, geh zum nächsten Thema. Meinetwegen Kaufrecht, Mietrecht, Gebet, egal was. Ja. Alles klar? Möge Allah SWT euch belohnen für Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.